Die Ausländer lobpreisen die unsterblichen Verdienste der großen Menschen von Baekdusan, der Vorsitzende des nigerianischen nationalen Kim Il-sungismus, Kim Jong-ilismus Studentenkomitees und der Vorsitzende des indischen Juche-Philosophie-Studentenkomitees betonten, dass die Partei der Arbeit Koreas eine unbesiegbare, revolutionäre und großartige Partei ist, die mit den Volksmassen fest zusammengeschlossen ist. So würdigten sie die Verdienste von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il um die Gründung und Entwicklung der Partei der Arbeit Koreas. Der Vorsitzende der Gesellschaft für Freundschaft mit Korea mit ihrem Hauptsitz in Spanien betonte, es sei das größte Glück für die Partei der Arbeit Koreas und das koreanische Volk, dass Genosse Kim Jong-un ins höchste Amt gewählt worden sei. Dank seiner weisen Führung werde die Partei der Arbeit Koreas alle Schwierigkeiten und Bewährungsproben überwinden und im Kampf für den Aufbau des starken sozialistischen Staates und die Wiedervereinigung des Heimatlandes sicher triumphieren.